Flitterwochen. Weihnachten 1942 verbrachte ich in Berlin. Am Silvestertag heiratete ich Gerda. Sie war zu dieser Zeit Reichsbedienstete für den Außenhandel im Reichswirtschaftsministerium und lernte gerade Englisch und Spanisch. Später wechselte sie ihren Arbeitsplatz und wurde an der Berliner Humboldt-Universität Sekretärin eines Medizinprofessors. Gerda war ehrgeizig und erfolgreich, erhielt immer nur exzellente Beurteilungen und Zeugnisse. Besonders viel Zeit hatten wir in den Monaten vor unserer Hochzeit nicht miteinander verbringen können, wir sahen uns nur regelmäßig, wenn ich in Berlin war. Zur Hochzeit erhielten wir von der Reichskanzlei 2 Kisten Wein, je 20 Flaschen roten und weißen. Ausgesucht hatte ihn der hauseigene Kellermeister, Herr Fechner, der mittlerweile 66 Jahre alt, schon den Weinkeller von Kaiser Wilhelm II. Betreut hatte. Er war höchstpersönlich in den Lagerraum mit den Weinvorräten, der sich in Potsdam befand, hinabgestiegen und hatte die Auswahl zusammengestellt. Einige Flaschen waren laut Etikett von 1921, ein ganz besonderer Jahrgang, wie Fechner mich aufklärte. Eine Sonderzahlung in Höhe von 1500 Reichsmark kam hinzu, so wie eine Karte, auf der handschriftlich zu lesen war: Herzlichen Glückwunsch, Adolf Hitler. Albert Bormann hatte den Chef über meine bevorstehende Hochzeit informiert, wie Fechner mir verriet. Meine Trauzeugen waren meine Kameraden Karl Tenazek und Helmut Beermann. Helmut hatte sich mal wieder als Versorger bewährt und über die Mitropa sowohl Eheringe wie auch den Brautschleier besorgt, beides aus Paris. Das Festessen für die Hochzeitsgesellschaft, Rehrücken, bereitete eine Köchin aus der Reichskanzlei für uns zu. Vom Wein leerten wir auf der kleinen Hochzeitsfeier im Garten meiner Schwiegereltern nur 2 Flaschen. Den Rest vergruben wir später. Als wir bald nach der Hochzeit umzogen, wiederholten wir die Prozedur und versenkten den Schatz im neuen Garten. So sollte das Geschenk von Hitler im wahrsten Sinn des Wortes bombensicher sein. Ob es das letztlich war, weiß ich nicht. Wir haben nie wieder nach der Kiste, die übrigens auch meine Medaille und die Urkunde vom Schützenfest im Olympiajahr enthielt, gegraben. Die Stelle ist heute zubetoniert. Es stehen Garagen darauf. Die neue Bleibe in Karlshorst hatten wir nehmen können, weil wir durch die Hochzeit ein Anrecht auf eine größere Wohnung hatten. Die Miete in Höhe von 87 Reichsmark übernahm die Reichskanzlei. Eigentlich hatten wir nach Lankwitz in die Nähe der Wohnung meiner Tante Sophia ziehen wollen, aber dort hat es kurz zuvor schwere Zerstörungen durch Luftangriffe der Alliierten gegeben. Es stand kein Stein mehr auf dem anderen. In der Nähe der Reichskanzlei gab es einen Polizeiabschnitt, und ich kannte einen der Beamten, der bei uns immer Streife lief, ganz gut. Diesen Mann, er hieß Herr Friedrich, suchte ich eines Tages nach den Angriffen auf und fragte ihn, wo in Berlin noch eine schöne Wohnung zu finden sei. Er selbst hatte sein Zuhause in Karlshorst und nannte uns in dieser Gegend einige in Frage kommende Adressen. So entschieden wir uns für eine Wohnung in jenem Berliner Stadtteil, in dem im Mai 1945 Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die Kapitulationsurkunde unterzeichnen würde. Ich war sehr froh, anlässlich meiner Hochzeit der schlechten Stimmung um die Jahreswende in der Wolfschanze entflohen zu sein. Während die Katastrophe um Stalingrad dort alles beherrschte, brachen Gerda und ich mit dem Schlafwagen in die Flitterwochen auf. Es ging in den Schwarzwald, in das Hotel zur Sonne in Bad Herrenalb. Die Schwester meines Kameraden Bussmann war dort Köchin, so hatte sich das ergeben. Schon kurz nach unserer Hochzeit wurde ich zum Oberscharführer befördert und meine Frau erhielt dann auch jenen Ausweis von der Reichskanzlei, der den Zutritt zur Führerwohnung erlaubte.